Negro. Negro. Negro gang member. Kardeş Deutsch Rap krieg heute den Ohn Loco-Bewegung im Trigger von Deko Parame Jejo, Kaffa Kaff Leilo Kopf zu wie Beton, Koko ne Verspätung Renn ich in Spickoff und hol mir dein Geld aus Salamu Alaikum, Kanak so Negros Laber nicht wie rum und zeig lieber Regung Bunker dein Auto im Innenhof vom Block Sicher vor Kopf, sehr weiter mein Pott Ich finde dein Kopf, egal welcher Stock Beschissenes Gefühl, wenn ich komm und dein Ort abzock Nero, schlimm in dein Bunker Skimaske runter, Patte wird munter Seelen, wenn dunkler, guck Räume, die platzen Gewissen gelassen, mach Jagd auf den Batzen Betro den Kassierer und hol mir die Kassen Red nicht so viel, guck die Kripos beschatten Jeder sagt, Bruder, die Hälfte sind Ratten Jeder ist Pablo, doch wo sind die Wassen? Berliner Hertha, Solomon Kalu Loco Verbrecher, wir kennen kein Tabu Sehe nur Batzen, ich hol mir mein Bendo Seele wird kälter, sag, wann kommt die Wendung? Blacky Polo, Cappy Hugo In der City, Vino Lito Puto Puto, Al Pacino Kachi sippen, mein Chef auf Mojito Loco, guck, Walla, ich flex Lacoste, die Kapi plus Becky MX Ex meine Jackie, schreib weiter mein Brett Hast du Honis auf Tasche, wollen Karis ins Bett Papa Umbrigado Stolzer Afrikaner Sag, wer hält mich auf wie Adu Bretter wie Akkos aus Kabul Loco, guck, Walla, ich flex Lacoste, die Kapi plus Nike Air Max Ex meine Jackie, schreib weiter mein Brett Hast du Honis auf Tasche, wollen Karis ins Bett Dembele, Makalele Chelsea, London, Brasil, Pele Flex, Finesse, auf Coupé, Dekalé Perspektive, Para, Coca, Schnee Loco, Baba, Puto, Muscapé Latino, die Chica aus Santa Fe Deine bösen Blicke tun mir nicht weh Puto, geh nur die Wege, die keiner versteht Mulatto, frisch im Geschäft Puto, Hautfarbe, Braun, Karamell Hasch, Telefon, Kato, Hotel Auf dem Fahrrad, mit Sattler, auf Flucht, mach schnell Polo, Habe mit Lederband offen Luciano, Loco, der Bandito mit Locken Vandale, Randale, schon wieder gesoffen Jagen die Patte, den Teufel getroffen Flex, Flex Marco, Verracci, lieber Benz als Ferrari Papa, Kalkuk, Vitali Rest in Peace, Momo, Ali Wurzeln, Stolz, Lucio, Afrik FIVA, Inter, Icardi Negro Gang Gang, Gang Negro Gang Becky Polo, Cappy Hugo In der City, Vino Lito Puto, Puto, Al Pacino Kachi sippen, mein Chef aus Mojito Loco, guck, Walla, ich flex Lacoste, die Kapi plus Nike Air Max Ex meine Jackie, schreib weiter mein Brett Hast du Honis auf Tasche, wollen Karis ins Bett Flex, Finesse, auf Coupé, Dekalé Perspektive, Para, Coca, Schnee Flex, Finesse, auf Coupé, Dekalé Perspektive para Coca Schnell Flex Finesse auf Coupé Décalé Perspektive para Coca Schnell Loco Baba Puto Muscapé Latino Di Chica aus Santa Fe Flex Flex